Zum Tag des leuchtenden Sterns stellte das brasilianische Sonnenpolitik-Studienzentrum das unvergängliche klassische Werk vom Genossen Kim Jong-il, die Linie der Sonnenrevolution, eine große revolutionäre Linie unseres Zeitalters und das stets siegreiche Banner unserer Revolution ins Internet. Auf der Internet-Homepage erschien das Sonnenporträt von Genossen Kim Jong-il.